Willkommen bei JapNow, dem Podcast der Japanologie der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Heute sind wir wieder Nathalie Stummer, Yannick Küchen und Johanna Henders, die euch durch das Programm begleiten. Weiterhin aufmerksam wollen wir machen auf Tumblr und Facebook unter dem Namen JapNow. Zunächst wollen wir euch eine kleine Gliederung des Podcasts geben. Wir haben allgemeine Daten zu Kyoto. Darüber hinaus wollen wir Kyotos kulturelle Aspekte ein bisschen ausleuchten, darunter Tempel und Schreine, Kunsthandwerk und Feste. Wir haben außerdem ein paar Interviews gemacht, unter anderem mit Frau Dr. Eva-Maria Meyer und Hitomi, die selbst in Kyoto gelebt hat, sowie einer Kommilitonin von uns, die ihr Auslandssemester bereits an der Doshisha Universität verbracht hat. Das Studium in Kyoto wird außerdem ein bisschen ausgeleuchtet. Vielleicht stellt sich die Frage, wieso das Thema des heutigen Podcasts Kyoto ist und nicht Tokio oder eine andere Großstadt Japans. Was ist das Besondere an dieser Stadt? Kyoto gilt als kulturelles Zentrum Japans und ist geschichtlich äußerst bedeutend für das Land. Die Universität Tübingen hat durch ihr Austauschprogramm mit der Doshisha-Universität einen engen Bezug zu der Stadt Kyoto. Zur geografischen Lage lässt sich sagen, dass sich die Stadt im Westen der japanischen Hauptinsel Honshu befindet und außer im Süden von Bergen umgeben ist. Durch den Osten der Stadt fließt der Kamo und durch den Westen der Katsura-Fluss. Des Weiteren ist Kyoto berühmt für seine unzähligen Tempel und Schreine, die das Stadtbild prägen. Für weitere Fragen begrüßen wir nun Frau Dr. Eva-Maria Meyer, die akademische Oberrätin am Seminar für Japanologie in Tübingen, deren Schwerpunkt die Geschichte Japans ist. Darunter fällt zum Beispiel auch die Kulturgeschichte der Stadt Kyoto. Was unterscheidet Kyoto Ihrer Meinung nach von anderen japanischen Städten? Zwei Dinge unterscheiden Kyoto von allen anderen japanischen Städten. Erstens, Kyoto war von 794 bis 1868 der Sitz des japanischen Kaiserhauses und die Hauptstadt des gesamten japanischen Reiches. Alle bedeutenden Entwicklungen in Kunst und Literatur, in Religion, Geschichte, aber auch in der Wirtschaft haben hier ihren Ursprung gefunden. Der zweite nicht zu unterschätzende Faktor ist der, dass Kyoto als einzige japanische Großstadt nicht im Zweiten Weltkrieg bombardiert worden ist und daher alle Tempel und Schreine mehr oder weniger unbeschadet den Weg ins 20. bzw. 21. Jahrhundert gefunden haben. Eben haben Sie schon Schreine und Tempel angesprochen. Was halten Sie persönlich für sehenswerte Orte? Ich bin persönlich der Ansicht, dass man mindestens ein Jahr lang in Kyoto verbringen sollte, um den Wechsel der Jahreszeiten und die Feste im Jahresbrauchtum einmal zu erleben. Aber gesetzt den Fall, man hätte nur einen Nachmittag Zeit für Kyoto, dann wäre der Ort, den ich als erstes empfehle, der Kenninji. Das ist der älteste Zen-Tempel Kyotos und der liegt im Viertel Higashiyama, eigentlich recht zentral. Und davon mal abgesehen, denke ich, ist es eine persönliche Entscheidung. Je nachdem, ob man sich eher für Gärten, Architektur oder buddhistische Plastik interessiert, würde ich unterschiedliche Empfehlungen geben. Warum sollte jeder Japanreisende Zeit in Kyoto verbringen? Weil Kyoto einzigartig ist. Weil die Fülle, aber vor allen Dingen die Qualität des dort Gesehenen mit nichts in Japan zu vergleichen ist. Außer möglicherweise und auch nur im Ansatz Nara. Und daher finde ich nicht nur, dass jeder Japanreisende Kyoto besuchen soll. Ich finde, dass mehr und mehr Touristen sich dazu entscheiden sollten, eine Kyoto-Reise zu unternehmen statt einer Japan-Reise. Genauso wie man ja nach Rom fährt, nach London, Paris, New York, kann man auch wunderbar zwei Wochen nach Kyoto fahren. Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen Tempeln und Schreinen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass mit Tempel eine buddhistische Kultstätte bezeichnet wird und mit Schrein eine shintoistische. Zudem gibt es unterschiedliche architektonische Charakteristika. So findet man beispielsweise bei Tempeln oft eine Pagode, während man bei einem Schrein häufig ein Torii vorfindet. Torii sind torähnliche Bauten aus Holz, Stein, Metall oder Beton und markieren den Eingang zu einem Shinto-Schrein. In Kyoto befinden sich sowohl bedeutsame Tempel als auch Schreine. Da sich 12 der 22 bedeutsamsten Schreine in Kyoto und seiner Umgebung befinden, wird deutlich, dass es sich bei Kyoto um ein kulturelles Zentrum handelt. Der Yasaka-Schrein trug bis 1868 den Namen Gionsha. Die Namensänderung wurde im Zuge der radikalen Trennung von buddhistischen Tempeln und shintoistischen Schreinen während der Meiji-Restauration Ende des 19. Jahrhunderts durchgeführt. Der Schrein wurde den Gottheiten Susanoo no Mikoto, Kushinada Hime no Mikoto und Yahashira no Mikogami geweiht. Susanoo ist der Bruder der Sonnengöttin Amaterasu und als Gott des Windes und des Meeres einer der zentralen Gottheiten der shintoistischen Mythologie. Seit jeher soll der Schrein die Bevölkerung vor Krankheiten und Übel schützen. Zudem ist der Schrein Ausgangspunkt des Gion-Matsuri, einer Feierlichkeit mit Paraden, die jedes Jahr im Juli stattfindet. Der Kinkakuji, im deutschen Sprachgebrauch meist auch als Goldener Pavillon bezeichnet, ist ein buddhistischer Tempel im Nordwesten Kyotos. Er wurde 1398 von Ashikaga Yoshimitsu, dem dritten Shogun des Ashikaga-Bakufu, errichtet. Bedeutsamkeit erlangte der Kinkakuji als Zentrum einer kulturell prägenden Epoche, die nach der Gegend seiner Erbauung benannt wurde, die sogenannte Kitayama-Epoche. Architektonisch weist der Tempel japanische und chinesische Bauelemente auf. Der Aufbau des Tempels ist dreistöckig und unter anderem in Shinden-Sukuri-Style gebaut. Im Jahr 1950 wurde der Tempel von einem Mönch in Brand gesetzt, weswegen ab dem Jahre 1955 eine Rekonstruktion des Goldenen Pavillons zu sehen ist. Seit 1994 zählt der Tempel zum UNESCO-Weltkulturerbe, historisches Kyoto, und ist beliebtes Ziel von Touristen aus aller Welt. Der Tempel Kiyomizu befindet sich auf dem Berg Otowa im Osten Kyotos. Er wurde in der frühen Heian-Zeit im Jahre 798 gegründet. Die heutigen hölzernen Gebäude stammen allerdings aus dem Jahr 1633, wobei die Besonderheit der Konstruktion darin liegt, dass keinerlei Nägel verwendet wurden. Der Name des Tempels bedeutet wörtlich Tempel des reinen Wassers und bezieht sich auf den Wasserfall, der am Hang des Berges hinabstürzt. Besucher des Tempels fangen das Wasser in kleinen Metallschalen auf und trinken es, da ihm eine heilende und glückbringende Wirkung nachgesagt wird. Besonders bekannt ist der Tempel für die große Terrasse vor der Haupthalle, die an einem steilen Berghang auf hölzernen Balken errichtet wurde und am Geländer 13 Meter vom Boden misst. Von der Terrasse aus hat man eine wundervolle Aussicht und einen Überblick über die ganze Stadt. Abgesehen von den vielen Tempeln und Schreinen zählt auch eine Burg zum UNESCO-Weltkulturerbe historisches Kyoto. Die Burg Nisojo, wörtlich die Burg an der zweiten Straße, wurde im Jahre 1603 als Kyotoer Residenz der Tokugawa-Shogune erbaut und 1626 anlässlich des kaiserlichen Besuchs des Go-Mizunotennos erweitert. Hier war auch der Sitz des Verbindungsbeamten zwischen Kaiserhof und Bakufu in der Edo-Zeit, da der Shogun normalerweise in Edo residierte. Das Burggelände erstreckt sich über 275.000 Quadratmeter. Bei einem Blitzeinschlag im Jahr 1750 brannte der Hauptturm der Burg bis auf die Grundmauern nieder. Historisch ist besonders der Ninomaru-Palast wichtig, da dort der 15. und letzte Shogun des Tokugawa-Bakufu Yoshinobu im Jahre 1867 offiziell sein Amt niederlegte. Durch die Rückgabe der Herrschaft an den Kaiser wurde der Beginn der Meiji-Zeit eingeläutet. Der Ninomaru-Palast ist fast vollständig aus Zypressenholz erbaut und im Inneren mit reichlich Blattgold dekoriert. Die Wände und Schiebetüren sind mit Gemälden der Kano-Schule verziert. Die Bodendielen in den Korridoren sind absichtlich so konstruiert, dass sie bei jedem Schritt quietschen, sodass dieser sogenannte Nachtigallenboden die Bewohner vor eventuellen Eindringlingen warnte. Doch nun wollen wir uns einmal anhören, was unser japanischer Studiogast uns über Kyoto erzählen kann. Heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast aus Japan. Sie wird uns einiges über Kyoto erzählen. Hitomi, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, ich heiße Hitomi und ich bin 25 Jahre alt. Ich wohne seit letztem Jahr in Deutschland. Ich habe 3 Jahre in Kyoto japanische Kultur studiert und durch das Studium habe ich viele Schreine und Tempel gesehen. Ja, Hitomi, durch dein Studium hast du ja sehr viele Orte kennengelernt. Gab es darunter einen, der dir besonders gut gefallen hat? Und wenn ja, warum? Ja, ich persönlich mag besonders Shimogamo-Schrein. Und zu dem Shimogamo-Schrein gehört der Kamigamo-Schrein. Und ich habe dort gewohnt. In Shimogamo-Schrein gibt es viele traditionelle Hochzeiten. Und dort kann man sehr gut spazieren gehen. Es gibt auch einen Baum. Der war früher 2 Bäume, aber irgendwann sind zusammengewachsen. Und deshalb, das ist das Symbol von der Liebe. Wofür ist Kyoto besonders bei Japanern bekannt? Ja, ich komme aus Osaka. Ich habe früher auch mir vorgestellt, dass Kyoto alle Häuser sind alt und die Straßen sind nicht asphaltiert. Aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Bei Japanern gilt Kyoto als alte Stadt. Die Straßen verlaufen wie ein Schachbrett, wie eine Hauptstadt nach chinesischem Vorbild. Und es gibt viele japanische traditionelle Süßigkeitenladen und viele tragen Kimono. Hast du abschließend noch einen exklusiven Geheimtipp für uns? Ich empfehle Ota Shrine. Er liegt ganz im Norden. Und der Shrine ist bekannt für Iris, die blühen im Mai. Der Shrine ist klein und ruhig und es gibt kaum Touristen. Ja, vielen Dank, Hitomi, für deine Eindrücke und für deine Geheimtipps aus Kyoto. Es war schön, dich hier gehabt zu haben. Fast 1000 Jahre lang war Kyoto Sitz des kaiserlichen Hofes und des Tenno und damit Hauptstadt Japans. So waren es die Meister von Kyoto, welche den Standard von Kunst und Fertigkeiten feststellten. Oft war es der Adel, der unterschiedliche Formen des Kunsthandwerks praktizierte und weiterentwickelte. Heutzutage gilt die Stadt immer noch als eines der einflussreichsten Kunsthandwerkszentren Japans. Die Geschäfte, in denen man die Kunsthandwerke verschiedenster Art kaufen kann, konzentrieren sich fast alle südlich des kaiserlichen Palastes. Die sogenannten Shin-Ise sind traditionsreiche Geschäfte, die auf eine lange Geschichte zurückblicken können. Aufgrund der hohen Qualität haben Produkte des traditionellen Handwerks einen hohen Preis. So kann zum Beispiel ein traditionelles Puppenset für das Mädchenfest am 3. März eines jeden Jahres ähnlich viel kosten wie ein deutscher Mittelklassewagen. Kyoto ist besonders bekannt für die Herstellung von Blattfächern, Puppen, Essgeschirr, Keramik, Lackwaren und Küchenmesser. Darüber hinaus für Papierwaren und Fukuromono, also Taschen aus Baumwolle, Seide oder anderen Materialien. Ein Beispiel für einen dieser traditionsreichen Betriebe ist der in Kyoto sehr bekannte Messerladen Aditsugu, der seit 1560 hochwertige Messer verkauft. Anfangs wurden Schwerter für das Kaiserhaus gefertigt, später passte man sich der Zeit an und verlegte sich auf die Herstellung von Messern. Yamato-e bezeichnet Malerei im japanischen Stil, die zum ersten Mal während der Heian-Zeit aufkam. Nach mehreren Jahrhunderten des kulturellen Austauschs mit China fingen die Künstler zu Beginn des 9. Jahrhunderts an, sich den chinesischen Einfluss in der Malerei zu entziehen. Beliebte Motive waren die Jahreszeiten und der Alltag der Menschen in Heian-kyo, wie Kyoto zu dieser Zeit genannt wurde. Heutzutage sind leider kaum noch Beispiele erhalten, es gibt jedoch Verweise in der Literatur jener Zeit. Eine der wichtigsten Schulen ist die Tosa-Schule. Die Gründung der Schule geht auf Tosa Mitsunobu zurück, welcher als Hofmaler am kaiserlichen Hof diente. Bis zum 17. Jahrhundert malten die Mitglieder der Tosa-Schule für den Hof und Aristokraten. Am beliebtesten waren unter anderem Szenen aus dem Genji Monogatari. Eine weitere berühmte Stilrichtung der Malerei vertritt die Kanō-Schule, deren mehr als 300-jähriges Bestehen einzigartig in der Welt der Kunstgeschichte ist. Eine Großzahl von Werken aus dieser Zeit ab dem 15. Jahrhundert bis zur Neuzeit weisen den Stil dieser Schule auf. Der Gründer der Kanō-Schule war Kanō Masanobu. Er war ein Anhänger der Nichiren-Sekte und geprägt von chinesischem Einfluss. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Pinselführung, der Dominanz der Farbe mit wenig oder keinem Gebrauch von Pigmenten sowie der Vorliebe für chinesische Objekte, vor allem Bilder von Zen-Patriarchen und Landschaften. Erst sein Sohn Kanō Motonobu erweiterte die Schule, indem er einen Stil entwickelte, der die Tinte und Pinselführung der chinesischen Malerei mit den dekorativen Elementen der japanischen Malerei wie etwa Farbe und Muster verschmelzen ließ. Später wurden Schiebetüren und Wandschirme bemalt, die Tiere und Naturszenen zeigten und zur Dekoration der Innenräume dienten. Ein weiterer wichtiger Künstler war Kanō Eitoku. Viele seiner Werke schmückten Oda Nobunagas Burg Azuchi am Biwa-See und die Burg von Osaka. Die Kanō-Schule bestand aus zahlreichen Ateliers und Werkstätten, in denen Gruppen von gut ausgebildeten und geschickten Handwerkern arbeiteten. Zu ihren Kunden gehörten wohlhabende Angehörige aus fast allen Schichten. Im Jahre 1600 zog der Hauptzweig der Kanō-Schule von Kyoto in die neue Hauptstadt Edo. Eines der erfolgreichsten Mitglieder der Kano-Schule in der Edo-Zeit war Kano Tanyu, der den Titel The Shogun's Painter in Residence im Alter von 15 Jahren erhielt und beauftragt wurde, viele der wichtigsten Burgen einzurichten und zu dekorieren. Der Begriff Geisha kann wörtlich als Person der Künste übersetzt werden, was ihre Aufgabe recht gut beschreibt. Eine Geisha verkörpert die perfekte Gastgeberin und unterhält ihre Gäste mit Anmut und Eleganz. Obwohl der Ursprung der Geisha-Kultur in Tokio liegt, wird sie doch gerade besonders mit Kyoto assoziiert. Dort wird sie auch Geko genannt. Das Aussehen kann als puppenartig und unnahbar beschrieben werden. Die weiß geschminkten Gesichter und die roten Lippen sind besonders markant. Im Laufe ihrer Karriere verändert sich die Erscheinung der Geisha. Mit dem Alter kleidet sie sich beispielsweise weniger auffällig, sind weniger intensiv geschminkt und tragen anstelle der hohen Holzschuhe, Geta, flache Sandalen, Sori. Eine sich in der Ausbildung befindliche Geisha wird Maiko genannt. Maiko tragen in der Regel hellere, buntere Kimono und auffälligere Frisuren, die für etwa eine Woche getragen und mit einer wachsähnlichen Paste fixiert werden. Damit sie halten, schlafen die Maiko auf hölzernen Nackenstützen. Zu den wichtigsten Festen Kyotos zählen das Gion-Matsuri, das Aoi-Matsuri und das Jidai-Matsuri. Diese möchten wir im Folgenden kurz vorstellen. Das Gion-Fest ist eines der berühmtesten und vom touristischen Standpunkt aus spektakulärsten Feste in Japan. Die Geschichte des Gion-Festes geht auf eine tausendjährige alte shintoistische Zeremonie zur Besänftigung entzürnter Geister zurück. Diese Zeremonie wurde erstmals im Jahr 869 aufgrund einer Seuchenplage, die Kyoto heimsuchte, abgehalten. Das Gion-Matsuri wird den ganzen Juli hindurch gefeiert. Zu Ehren der Gottheit gibt es jedes Jahr im Juli Festzüge mit aufwendigen geschmückten Wägen. Der Höhepunkt dieser Festzüge ist der 17. Juli. Während der Edo-Zeit war das Gion-Fest ein Zeichen für den Aufstieg und den zunehmenden Wohlstand der japanischen Bevölkerung. Das Aoi-Matsuri ist ursprünglich ein Fest aus dem 6. Jahrhundert zur Besänftigung von Naturkatastrophen, die Japan zu dieser Zeit heimsuchten. Der Name kommt von den Blättern der Malve, auf Japanisch Aoi, welche auch das Familienwappen der Tokugawa ziert. Das Fest wird am 15. Mai in Form von Festzügen durch die Straßen von Kyoto gefeiert. Der Ablauf ist immer noch der gleiche wie zur Heian-Zeit. Über 500 Menschen tragen traditionelle Trachten, um unterschiedliche Berufe darzustellen. Dabei besteht der erste Teil des Umzugs aus Männern, der zweite aus Frauen, wobei in der Mitte eine Frau auf einer Sänfte getragen wird, die zur Heian-Zeit den Göttern als Opfer dargebracht wurde. Das Jidai-Matsuri wurde erstmals gefeiert, als der Kaiserpalast 1868 von Kyoto nach Tokio verlegt wurde. Das Verlegen des Kaisersitzes und der damit befürchtete Verlust von Prestige löst in der Bevölkerung Kyotos Unmut aus. Das Fest findet jedes Jahr am 22. Oktober statt, den Tag, an dem Kaiser Kemmu die Hauptstadt von Nara nach Kyoto verlegte. Der Festzug des Jidai-Matsuri besteht aus etwa 2000 Menschen, die in 18 Reihen hintereinander gehen und Kostüme aus 7 verschiedenen Epochen tragen. An der Spitze des Zuges stehen die Soldaten der Meiji-Zeit, gefolgt von Menschen, welche die Trachten und die Werkzeuge der Edo bis zur Eneryaku-Zeit tragen. Aus diesem Grund wird der Festzug auch als die lebende historische Bildrolle Kyotos bezeichnet. Am 1. September 1993 wurde in Kyoto das Tübinger Zentrum für japanische Sprache als erste deutsche und europäische universitäre Zweigstelle in Japan gegründet. Büros, Bibliothek und Unterrichtsräume des Zentrums befinden sich auf den mitten im Zentrum Kyotos direkt neben dem alten Kaiserpalast gelegenen Campus der Doshisha Universität. Der im BA-Studium Japanologie integrierte einjährige Aufenthalt am Tübinger Zentrum ermöglicht den Studierenden, frühzeitig und ohne Verlängerung der Regelstudienzeit vor Ort Sprache und Kultur Japans zu erlernen und zu erleben. Seit der Gründung des Zentrums haben fast 600 Studierende einen Teil ihres Studiums in Kyoto absolviert. Neben mir sitzt eine Kommilitonin, die das letzte Semester an der Doshisha Universität verbracht hat, und wir haben sie eingeladen, heute von ihren Erfahrungen zu berichten. Ja, hallo, ich bin Martina Schwenk und ich studiere im 5. Semester Japanologie und ich habe letztes Jahr 4 Monate lang in Kyoto gelebt. Wie läuft der Unterricht am Zentrum ab? Was macht man inhaltlich? Also ihr habt von Montag bis Donnerstag immer Unterricht bis mittags. Ihr habt dann praktisch den Nachmittag frei. Und wie gesagt, freitags sind immer wieder irgendwelche Exkursionen, die allerdings für euch freiwillig sind. Also wenn ihr keine BQ-Punkte mehr braucht, könnt ihr die auch lassen, wenn sie euch nicht interessieren. Ihr werdet da natürlich auch Schreine besuchen. Allerdings wird es auch Ziele wie das Katastrophenschutzzentrum in Kyoto geben. Ihr werdet wahrscheinlich wie wir auch eine Sake-Brauerei besuchen und eine Grundschule. Ihr werdet in die Teeschule in Kyoto gehen und auch in eine Teefirma, die euch dann noch mehr dazu erklären werden. Also es ist ein sehr buntes Programm. Was hast du persönlich durch den Gastfamilienaufenthalt gewonnen? Also ich persönlich habe den Gastfamilienaufenthalt sehr angenehm empfunden. Unsere Gastmutter hat sich auch immer sehr viel Mühe gegeben, wirklich Zeit mit uns zu verbringen und uns bei Ausflügen durchaus auch Ecken von Kyoto zu zeigen, in die wir vielleicht nicht unbedingt mit unseren Dozenten oder privat hingegangen wären. Also ich zumindest durch meine Gastmutter ganz andere Ecken von Kyoto noch gesehen und wahrscheinlich auch noch einiges mehr gelernt. Und ja, das fand ich eben sehr positiv. Und es war auch eigentlich auch eine sehr gute Lehrstütze, weil man wirklich gezwungen war, sich auf Japanisch zu verständigen und unsere Gastmutter auch wirklich sehr, sehr redefreudig gewesen ist immer und uns auch immer dazu ermutigt hat, zu reden. Und ich hatte dann auch noch mehrere Gastschwestern, auch Austauschstudenten, und wir konnten uns dann auch sehr gut gegenseitig unterstützen. Also es war wirklich in der Gastfamilie zu leben eine sehr schöne und auch sehr hilfreiche Erfahrung. Könntest du uns Kyoto aus Studentensicht ein bisschen näher bringen und vielleicht eine persönliche Empfehlung geben? Also ihr werdet ja im Frühling kommen, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich auch noch die Kirschblüte miterleben. Also das ist wirklich das A und O. Ihr solltet das auskosten bis zum letzten Tropfen, weil es einfach nur wunderschön ist. Ihr werdet sowas nirgendwo anders so schön erleben. Die kommt auch einfach viel besser raus, weil Kyoto einfach eine wirklich schöne alte Stadt ist mit noch alten Gebäuden. Da kommt so ein bisschen mehr das Romantische auch noch raus. Nutzt es aus, nehmt euch eine Decke mit und sonst was, kauft euch was zu essen und geht an den Kamogawa schön Picknick machen. Ja, ihr habt gleich neben der Uni ja auch den alten Kaiserpalast. Da solltet ihr definitiv dann auch zu dieser Zeit hingehen. Auch beim Ginkaguchi gibt es eine wunderschöne Kirschblütenallee. Ansonsten, ganz wichtig, holt euch Tipps und Tricks von euren Gasteltern, weil die wissen definitiv, wo ihr hingehen solltet. Nach Adachiyama solltet ihr auf jeden Fall gehen. Da gibt es eben nicht nur den Monkey Park oder den Bambuswald, sondern eben auch wirklich schöne Tempel. Und ja, es lohnt sich definitiv, dort einen Tagesausflug hinzumachen. Ja, natürlich auch die Umgebung von Kyoto, Nara, Uji, solltet ihr definitiv hingehen. Ihr habt ja wunderschön viel Zeit. Solltet ihr natürlich auch einfach mal euch die Innenstadt angucken. Also Teramachi und Shoppingstraßen und so weiter muss man natürlich auch zwischendrin gemacht haben. Mehr würde ich euch jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil ein bisschen müsst ihr euch ja auch selber da eure Abenteuer suchen. Martina, vielen Dank für deine Zeit und dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Die Studienordnung des BA Japanologie im Hauptfach sieht vor, dass die Studierenden die Lehrveranstaltungen im vierten und fünften Semester komplett an der Tübinger Zweigstelle in Kyoto absolvieren. Das Sommersemester in Kyoto beginnt Anfang April und endet Mitte Juli. Das Wintersemester beginnt Anfang Oktober und endet Mitte Februar. Während des Studiums am Zentrum sind die Teilnehmer teilweise in japanischen Gastfamilien untergebracht. Für diejenigen, die nicht in einer Gastfamilie wohnen wollen, gibt es zudem die Möglichkeit, selbstständig nach Wohnungen zu suchen, um alleine in Japan zu leben. Zwar kann es ziemlich schwierig sein, Wohnungen zu finden, doch man kann auch auf Alternativen wie Hostels, Gaijin-Häuser und Wohnheime zurückgreifen. Das Leben in Japan ist unter Umständen etwas kostenaufwendig. Daher gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit denen ein Auslandsaufenthalt finanziert werden kann. Studierende der Japanologie haben zum Beispiel die Möglichkeit, sich für das Jahr in Kyoto um ein besonderes DAAD-Teilstipendium zu bewerben. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten sind das Baden-Württemberg-Stipendium sowie Stipendien von kirchlichen oder politischen Organisationen. Darüber hinaus kann man Auslands-BAföG als weitere Hilfestellung beantragen. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Zum Schluss möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass ihr uns auch unter Tumblr und Facebook unter dem Namen JabNow finden könnt.